Bayerns Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute. Schon wieder tiefe Nacht, 1.31 Uhr ganz genau, und wir sind da und ihr seid auch da. Das finde ich ziemlich gut. Willkommen bei Domian, willkommen beim Ice Live Talk Radio. Freie Themennacht, wie immer freitags. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, der muss diese Nummer hier anrufen, 0800 220 5050. Die ist kostenfrei. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Und schon bin ich verbunden mit meinen ersten Anrufern, das sind nämlich gleich zwei, das ist Carsten und Angelika. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ich spreche zuerst mit Carsten, der ist 39 und Angelika ist 36, stimmt das? Ja, ja. Können wir gleichzeitig zu dritt sprechen oder musst du den Hörer rüberreichen? Nein, ich kann einen Lautsprecher anmachen. Das ist super. Thema. Hallo Angelika. Ja, hallo Angelika. So, jetzt kannst du dich aufhören. Ich mach's nochmal. Hallo Angelika. Hallo Domian. Ja, dann hören wir uns alle. Prima. So, ihr beiden, weswegen ruft ihr an? Wir haben letzte Woche Freitag morgens um 9 Uhr ein Kind verloren. In der 19. Schwangerschaftswoche. Letzte Woche Freitag? Ja. Was ist da genau passiert, Angelika? Also ich war morgens, wollte aufstehen. Und dann habe ich schon die Fruchtblase gesehen. Und dann habe ich den Carsten geweckt. Und dann haben wir den Krankenwagen gerufen. Und ja, als der Krankenwagen dann da war, ist die Fruchtblase geplatzt. Ja. Und dann hat man mich halt ins Krankenhaus gebracht, weil dem Kind konnte man leider nicht mehr helfen, weil das einfach zu früh war. War das Kind denn schon verstorben, bevor es dann auf die Welt gekommen ist? Oder ist es bei der Geburt gestorben? Als die Fruchtblase geplatzt ist, ein paar Minuten später ist es. Ja. 19. Woche, das ist ja schon relativ weit entwickelt gewesen, das Kind. Hast du es gesehen? Ja, habe ich. Ja, wie groß war es ungefähr? So, zwei Hände und so geschätzt 250 Gramm circa. Also zwei Hände übereinander? Ja. Gab es irgendwelche Anzeichen? Hattest du Schwierigkeiten in der Schwangerschaft? Nee, diesmal gar nichts. Und ich hatte 4 Tage vorher von einer Fruchtwasseruntersuchung, das Ergebnis hatten wir bekommen, dass alles in Ordnung ist. Ja. Und dass es unser lang ersehntes Mädchen geworden wäre. Ja, das heißt, es gibt schon ein anderes Kind? Wir haben zum Glück 4 gesunde Kinder. Ah, 4 gesunde Kinder, das ist ja schön. Ja, und unser jetzt Jüngster ist 13 Monate und das hilft ganz schön, dass er halt noch so klein ist. Weil wenn ich die nicht hätte, dann wüsste ich gar nicht mehr, was ich machen würde. Das glaube ich. Dann sind das vier Jungs, die ihr da habt. Nein, ein Mädchen haben wir auch. Ach so, ich dachte, das wäre dann das erste Mädchen gewesen. Nee, wir hätten zwar gerne noch ein Mädchen gehabt. Ah ja. Wie alt sind eure Kinder von, hast du gerade schon gesagt, bis? Von 12 bis 13 Monate. Nee, ich meine die Kinder, wie alt die sind, die 4 Kinder. 12, 10, 9 und 13 Monate. So kleine Kinder? Ja. Nicht 9 Jahre, sondern 19 Monate. Ja, 12 Jahre. Jetzt sind wir, glaube ich, ein bisschen durcheinander. Wie sind die Kinder alle noch ganz klein? Nein. Der Älteste ist 12 Jahre alt. Ja, genau, da haben wir es jetzt, genau. Dann meine Tochter ist 10 Jahre alt. Ah ja, ja. Dann unser einer Sohn ist 9 Jahre alt. Verstehe. Und der Jüngste wird jetzt im November 14 Monate. Ah ja, genau. Sonst hätte das ja auch alles gar nicht gepasst. Genau. Und vor 12 Jahren haben wir dasselbe schon mal durchgemacht. Wir schon mal ein Kind verloren. Ja. Damals haben wir das Kind beerdigen lassen. Ihr habt es nicht beerdigen lassen damals? Damals ja. Ja, und damals, heute und diesmal? Diesmal lassen wir es beilegen. Beilegen heißt? Das wird halt mit anonym beerdigt. Ja. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil ich meinen Kindern den Anblick, den meine Frau das damals bei mir hatte, nicht Kosten ersparen möchte. Wie meinst du das? Als wir damals das Kind verloren hatten und wir das beerdigen gelassen haben, mich meine Frau, meine Mutter und mein jüngster Bruder krampfhaft festhalten. Ja. Weil ich hinter dem Kind in das Grab hersteigen wollte und es wieder rausholen. Ach du lieber Gott. Du wolltest in das Grab reinsteigen? Ja. Bist sogar ein bisschen in das Grab reingestiegen? Nein, nein, die haben mich schon, als sie die Anzeichen gemerkt haben, haben die mich sofort krampfhaft festgehalten. Der Pfarrer, der damals die Beerdigung gemacht hat, der hat sich vor mich gestellt. Also die haben das... Ja, also wird es jetzt eine anonyme Beerdigung geben? Ja. Und wisst ihr denn dann ungefähr, wo euer Kind beerdigt sein wird, oder weiß man das auch dann nicht? Es ist so, hier in Hamm gibt es ein Beerdigungsfeld für Frühgeborene oder während der Geburt. Also man weiß dann so grob, wo das Kind liegt und hat dann schon einen Ort, wo man auch mal hingehen kann. Ja, ja. Das schon. Ja. Wie geht es dir heute, Angelika? Das ist ja nur ein paar Tage erst her quasi. Also wenn ich dran denke, und das tue ich täglich, das ist schon total schwer. Wie ging das denn weiter? Du hast das Kind dann zur Welt gebracht, das war verstorben. Du hast es gesehen. Hast du es lange in den Arm nehmen können oder wollen? Im Arm hatte ich sie nicht, aber sie haben sie also wirklich schön zurechtgemacht. Da stand eine Kerze neben. Ich habe sie angesehen, so eine halbe Stunde. Ja, und der Carsten, du warst da auch dabei? Nein. Nein? Ich hab's wirklich nicht übers Herz gebracht. War fix und alle. Da war gar keine Unterbrechung in der Leitung. Du hast es seelisch nicht übers Herz gebracht, das Kind zu sehen. Ja, ja. Ja. Ich habe es einfach auch heute, also meine Frau, also Angelika hat sich noch das Bild davon geben lassen. Ich schaffe es mir einfach nicht anzuschauen. Wenn ich daran denke, ich denke auch noch immer noch daran, ich hätte beinahe Angelika dabei mitverloren. Warum? Sie hat im Krankenhaus Blutung gekriegt und musste dann notoperiert werden. Ach du je. Weil sich die Nachgeburt nicht von alleine lösen wollte. Also eine hochdramatische Situation. Ja, ja. Und das hat mich halt dermaßen umgehauen. Aber Angelika, du bist körperlich jetzt wieder schon ganz fit wieder, also den Umständen entsprechend fit. Ja, es geht. Meine Blutwerte sind noch total runter und mein Blutdruck ist auch total runter, es geht so einigermaßen. Ja, ja. Wie erklärt ihr das euren Kindern, dass nun das Schwesterchen so früh verstorben ist, quasi bevor es geboren wurde? Ja, unser Florian, das ist der Neunjährige, der hat es leider miterlebt. Der hat es mitbekommen, der hat auch danach stundenlang geweint. Und meine Tochter und mein ältester Sohn, die waren im Kinderhort. Die hatten da eine Übernachtung gemacht. Ja. Und ich habe dann im Hort angerufen. Und die haben den beiden das dann hinterher schon beigebracht, weil ich gar nicht gekonnt. Ja. Angelika, nochmal eine Frage zu der Schwangerschaft. Ist die Schwangerschaft eigentlich ganz normal verlaufen oder gab es schon in Wochen davor irgendwie schon irgendwelche Signale, die daraufhin hätten deuten können, dass es Komplikationen gibt? Es gab bisher keine Komplikationen. Jede Vorsorgeuntersuchung war ich und war auch in Ordnung. Ich hatte auch keine vorherigen Anzeichen wie Wehen oder sonst was. Sonst wäre ich natürlich sofort zum Arzt gegangen. Ja. Von jetzt auf gleich das Kind zu verlieren, das ist schon echt sehr hart. Ja. Kann man das sagen, warum es zu den dramatischen Ereignissen gekommen ist? Kann man das, hat dir das ein Mediziner erklärt? Nee, gar nicht. Finde ich ja eigentlich, würde mich ja interessieren, wenn ich jetzt an eurer Stelle wäre, warum es jetzt so gekommen ist. Ja, wir haben nachgefragt, aber die konnten sich selber nicht erklären. Ja. Konnten sich das selber nicht erklären. Ja. Der Notarzt, der hier war, der war auch total fertig. hinterher. Also die haben noch einen ganz jungen Praktikanten hier bei mir gelassen, bis dann ein Pfarrer kam, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ich wollte eigentlich nur noch alleine sein. Ja. Ich wollte eigentlich nur sehen, dass ich meine anderen beiden irgendwie unterbringe, dass ich zu meiner Frau konnte. Ja. Das ist natürlich auch eine heikle Situation. Du musst dann zu Hause bleiben, deine Frau wird ins Krankenhaus eingeliefert, man ahnt vielleicht schon Schlimmes oder Dramatisches und du warst nicht bei ihr. Ja, ja. Man weiß nicht, was jetzt los ist. Ja. Ja, man weiß nicht, was... Man kriegt nur mit, wie die Frau ins Krankenhaus gefahren wird. In dem Moment wird einem gesagt, es ist nichts Schlimmes, es ist alles in Ordnung. Mhm. Ja, sagen die ja immer zur Beruhigung, aber man ahnt ja selbst dann schon, dass es vielleicht auch was Schlimmes werden und sein könnte. Ja, ganz schlimm war es für mich, als ich ins Wohnzimmer gegangen bin und meine Frau mir dann sagte, wir haben das Kind verloren. Also da ist für mich persönlich ist eine Welt zusammengebrochen. Hat sie dir das am Telefon gesagt? Nein, zu Hause. Wir haben das Kind hier zu Hause verloren. Ach so, ich dachte im Krankenhaus wäre das dann passiert. Nein. Ach so, verstehe. Haben wir hier zu Hause verloren. Deshalb hoffen wir auch im Moment, dass wir die Genehmigung bekommen, dass wir hier ausziehen dürfen. Weil ihr nicht die Erinnerung haben möchtet? Ja. Ah ja. Ja, weil es tut jedes Mal weh, wenn man ins Wohnzimmer kommt. Das glaube ich. Das ist natürlich ein Ort, der jetzt immer damit verbunden ist. Du sagst, dass ihr die Genehmigung bekommt, dort ausziehen zu dürfen. Wer soll euch das genehmigen? Es ist so, ich bin Hartz-IV-Empfänger. Ah ja. Und jeden Umzug muss man beim Amt bekannt geben. Ich verstehe. Ja, ja. Und nur wenn das Amt den Umzug genehmigt, übernehmen die auch die Umzugskosten. Ich verstehe. Carsten, Angelika, mir tut das sehr leid, was euch passiert ist. Mir tut es wirklich sehr leid. Das soll jetzt kein Trostspruch sein, aber ich sage es ganz einfach, ihr könnt natürlich sehr glücklich sein, dass ihr 4 gesunde Kinder habt. Ja, sind wir auch. Das also, muss man ja auch auf jeden Fall so sehen. Ja, wenn ich die 4 nicht hätte, also auch wenn ich meine Frau jetzt nicht mehr hätte, ich wüsste nicht, was ich tun würde. Ja. So, also, jetzt schlage ich mal vor, dass wir euch nochmal zurückrufen und meine Psychologin, die Magdalena, redet nochmal ein paar Worte mit euch und dann auch ohne Zeitlimit. Das wäre lieb. Ja. Das wäre echt lieb. Wünsche ich euch beiden von Herzen, euch und eurer Familie alles Gute. Ich und, danke dir. Danke, Domian. Sehr gerne, Angelika und Carsten. Ihr legt bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir, bei dir und bei euch. Okay, danke. Okay. Dir. Tschüss. Tschüss. Weiter geht es mit Sarah. Und Sarah ist 19 Jahre. Guten Morgen, Sarah. Guten Morgen, Domian. Sarah, um was geht's bei dir? Bei mir geht es um die Geschichte zu meinen Eltern, also um die Beziehung zu meinen Eltern. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe lange Zeit, also ich habe 14 Jahre in Bayern gelebt. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, bin aber dann mit 4 Jahren aus dem Ruhrgebiet weggezogen aufgrund der Berufssituation meines Vaters damals. Habe dann 14 Jahre in Bayern gelebt, habe da die Hölle durchgemacht. Also ich habe meine Kindheit und meine Jugend da zum größten Teil erlebt. Warum hast du die Hölle durchgemacht? Ich habe im Kindergarten angefangen, dass ich schon gemobbt wurde, weil ich nicht aus Bayern bin. Also ich habe da wirklich im tiefsten Niederbayern gelebt und meine Eltern haben das alles in dieser Zeit immer auf mich geschoben. Das ist dann in der Schulzeit weitergegangen. Ich musste die Grundschule wechseln und das Gymnasium. Das heißt, die Mitschüler haben dich sehr schlecht behandelt? Ja, also ich wurde unter anderem geschlagen von den Mitschülern. Ich wurde gemobbt über 3 Jahre lang auf dem Gymnasium. Also ich wurde mit dem Kopf ins Klo gesteckt. Das waren noch die harmlosesten Sachen. Wie bitte, sowas gibt's? Ich meine, das ist auch nicht so lange her. Das gibt's heutzutage noch, wenn jemand aus Nicht-Bayern nach Bayern kommt? Ja. Im Gymnasium wird sowas gemacht? Ja, ist wirklich so. Also es war eine Clique von ein paar Mädchen. Die haben unter anderem, also man muss sich das so vorstellen, wir hatten eine Spinde, die aber offen waren. Die haben meine Sportsachen damals auf dem Pausenhof verbrannt und so eine Geschichten. Hast du denn nicht da Bescheid und Alarm geschlagen bei deinen Eltern und Lehrern? Ich habe mich bei meinen Eltern nie getraut, weil die damalige Situation, meine Eltern haben sich schon immer viel gestritten und die Lehrer, die haben weggeguckt. Also hat es im Klassenzimmer auch mitbekommen, ich wurde beleidigt mit den schlimmsten Ausdrücken und die Lehrer haben wirklich weggewahrt. Das ist verrückt. Das ist so eine Geschichte, da würde ich denken, dass sowas konnte noch passiert sein, vielleicht so vor 20, 30 Jahren oder 40 Jahren. Aber du bist erst 19 und das ist ja mal gerade dann erst 10 Jahre her oder so. da, also du hast es deinen Eltern nicht gesagt, weil die eh immer Streit hatten und du dachtest, ich will da nicht auch noch zwischenfunken und die nehmen mich vielleicht so nicht ernst? Ja, es war auch immer so, wenn ich Andeutungen gemacht habe, dann hieß immer, ach, du spinnst und denk mal selber drüber nach. Es wird wahrscheinlich deine Art sein, wie du damit umgehst, weil man auch bei mir immer gemerkt hat, ich habe mich dort nie wirklich wohlgefühlt. Also ich habe immer versucht, Freunde zu finden, aber es war wirklich nie der springende Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin hier zu Hause. Bist du Einzelkind? Ich bin Einzelkind, ja. Wie war denn so das Verhältnis dann zwischen dir und deinen Eltern? Gab es da auch Gewalt oder so etwas? Ja, also ich sag mal, das war ungefähr bis zu meinem 5., 6. Lebensjahr. Also ich hatte wirklich eine wunderschöne Kindheit, bis ich dann so in die Grundschule kam. Da war eigentlich auch noch soweit alles in Ordnung. Und dann, als ich 9, 10, 11 war, hat dann wirklich der Klick angefangen. Also bei meinem Vater hat sich komplett was gewandelt, als ich in die Pubertät kam. Da hat er dann angefangen, wegen wirklich den kleinsten Kleinigkeiten mich zu schlagen. Einmal ist das dann wirklich, da war ich 14, ist das dann so eskaliert, wo dann bei mir der springende Punkt war, wo ich wirklich Hass meinem Vater gegenüber hatte. Ich habe mitbekommen, wie er meine Mutter geschlagen hat. Also wirklich die Arme auf die Tischkante geschlagen hat und das alles nachts. Und dann kam er wohl in mein Zimmer, hat meinen Schrank aufgemacht und wirklich wegen einer ganz lapidaren Geschichte von einer Jugendlichen, mein Zimmer war nicht aufgeräumt, er hat meine ganzen Sachen im Zimmer verstreut, hat alle Poster, Bilder, Fotos, alles von der Wand gerissen, auch Fotos von unserer Familie, hat dann gesagt, ich bräuchte mir das gar nicht an die Wand hängen, ich würde eh nur lügen und hat mich dann wirklich so immens ins Gesicht geschlagen, dass ich hingefallen bin und hat mir dann über 10 Minuten lang in den Magen getreten. Musstest du ins Krankenhaus? Ins Krankenhaus nicht, aber ich lag natürlich auf dem Boden zitternd und wimmernd und er hat mich dann nur angeguckt und hat gesagt, das brauchst du der Mama eh nicht erzählen, die glaubte nicht. Da warst du 14? Ja, da war ich 14. Er hat auch über Jahre lang zwischen mir und meiner Mutter intrigiert, wenn man das so sagen kann. Also er hat meiner Mutter erzählt, ich würde schlecht über sie reden. Bei mir hat er alles andersrum erzählt. Also es war wirklich ein Bruch da, wo ich meinen Vater teilweise gehasst habe und meine Mutter auch dann. Ja, aber der Vater war der Hauptschuldige, würdest du so sagen? Ich würde sagen, der Vater war, was Gewalt anging, der Hauptschuldige. Meine Mutter hat mich auch öfters mal geschlagen. Mhm. War aber nicht so oft, wie mein Vater das getan hat. Mein Vater ist sehr impulsiv, der ist, sag ich mal, wegen jeder Kleinigkeit wirklich ausgerastet. Sarah, jetzt bist du 19 Jahre alt und du meldest dich bei mir. Was ist jetzt das, jetzt haben wir so einen ganz kurzen Rückblick in deine Vergangenheit gemacht. Was ist heute das aktuelle Problem? Dass meine Mutter Alkoholikerin ist. Lebst du bei deiner Mutter? Ich habe bei meiner Mutter gelebt. Also ich bin letztes Jahr im August, haben sich meine Eltern getrennt. Ihr wohnt jetzt wieder in Nordrhein-Westfalen? Wir wohnen wieder in Nordrhein-Westfalen, also man muss sich vorstellen, ich bin nach Hause gekommen an diesem Abend, meine Mutter saß am Küchentisch. Das war für mich, weiß ich nicht, ein einschneidendes Erlebnis. Ich habe gemerkt, dass zwischen meinen Eltern viel nicht mehr stimmt und auch viel kaputt ist. Meine Mutter saß da, hatte eine Dreiviertelflasche Whisky auf. Und ich habe dann über die Tage gemerkt, dass meine Eltern sich trennen wollen. Meine Mutter hat mir das dann auch gesagt. Es war Psychoterror über 3 Wochen. Ich bin mit meiner Mutter im Dezember letzten Jahres wieder zurückgezogen. Ich habe ihr dann gesagt, ich mache das nur unter der Bedingung, dass sie wirklich diese Alkoholsucht versucht zu bekämpfen. Sie hat dann auch 2 Monate lang nicht mehr getrunken. Also sie hat einen kalten Entzug selber gemacht. Aber just nach 1, 2 Monaten, als sie wieder hier waren, hat sie wirklich immens angefangen zu trinken. Und bei ihr ist das so, sie macht das nicht jeden Tag. Sie macht das wirklich 2, 3 Wochen gar nicht. Bei fremden Menschen, man würde niemals denken, dass die Frau eine Alkoholikerin ist. Aber dann kommt der springende Punkt und dann trinkt sie wirklich 1, 2, 3 Wochen durch. Ist sie berufstätig, ne? Sie war berufstätig. Mittlerweile hat sie jetzt wohl wieder, wie ich weiß, eine Arbeit aufgenommen. Wobei, das geht ja gar nicht, wenn sie dann 2, 3 Wochen durchtrinkt. Kann sie ja. Wie gesagt, es ist halt, sie hat auch teilweise viel von zu Hause gearbeitet, hat ihren Beruf auch deswegen jetzt dadurch wieder verloren. Was ist sie denn vom Beruf? Sie ist gelernte Bürokauffrau. Ja. Und hat dann jetzt nebenbei aber in einem Kiosk gearbeitet und hat Telefonistin von zu Hause ausgemacht. Ah, ja. Gut, hat sich dann aber auch nicht mehr gemeldet und man kann sich das nicht vorstellen. Was machst du denn, Sarah? Bist du noch Schülerin? Ich war Schülerin, also ich habe hier meinen Realschulabschluss nochmal wiederholen müssen, weil der Abschluss von Bayern aus nicht anerkannt wurde. Habe dann eine Ausbildung angefangen, habe die aber verloren, weil das Unternehmen kein Geld mehr hat, eine Auszubildende. Und hängst jetzt so quasi zwischen den Stühlen und hast nichts zu tun. Du bist viel dann auch zu Hause mit deiner Mutter. Ich, wie gesagt, das wollte ich erzählen. Das ist dann so eskaliert. Also meine Mutter, ich habe eine ziemlich große Oberweite. Ich habe damit auch sehr viele Probleme. Meine Mutter wird dann sehr beleidigend, also da fallen Ausdrücke, die die gehen ins Mark, das kann man sich nicht vorstellen. Nur um, damit ich es mir vorstelle, was für eine Situation bei euch herrscht. Sag mir mal einen so einen Ausdruck, was deine Mutter zu dir sagt. Fette Schlampe. Ist nur ein Ausdruck davon und sowas ist sehr verletzend. Das ist dann so eskaliert, dass sie mit einem Messer auf mich losgegangen ist vor 5 Monaten. War wirklich also voll betrunken und ist dann mit einem Messer auf mich losgegangen, hat mich dann auch rausgeschmissen. Ich hatte auch Angst, sie ist auch handgreiflich geworden. Ich hatte wirklich vor mir selber in diesem Moment Angst, dass ich meiner Mutter selber was antue, weil da ist die Kontrolle nicht mehr da. Wo ist deine Mutter denn gerade jetzt in diesem Moment, heute? Ich denke mal bei sich zu Hause. Ich bin ausgezogen, denn meine Mutter hat mich rausgeschmissen. Ach so, du wohnst in der eigenen Wohnung? Ja, mit meinem Freund zusammen. Ja, aber das ist doch schon eine gute Entwicklung, Sarah. Ja, es ist, ich sag mal, er und seine Mutter sind auch so der einzigste Halt, den ich in meinem Leben jetzt noch habe. Nach dem, was du mir erzählt hast jetzt, ist das absolut und komplett folgerichtig, dass du nicht mehr da wohnst? Und das Allerbeste wird sein, wenn du dich auch ja fast komplett zurückziehst. Schaffst du das? Sag mal so, für mich ist es sehr schwer. Es war auch damals viel, dass meine Mutter zwischen ihrer Familie sehr viel kaputt gemacht hat, also diese Beziehung. Das heißt, ich hatte gar keinen Kontakt zu meiner Oma damals. Die ist mittlerweile demenzkrank und sie intrigiert. Also sie erzählt sehr viel Lügen, auch im nüchternen Zustand. Erzählt sie sehr viel Lügen über mich. Meine Wohnung wäre dreckig, was gar nicht stimmt. Also es sind Geschichten, die grausam sind. Natürlich kommt dann der Rest der Familie auf mich zu und sagt, stimmt das und ist das so? Also man, ich weiß nicht, ich erkenne meine eigene Mutter nicht. Also es erzählt sie zwei Gesichter, das ist grausam. Ich komme damit selber. Nun hast du mich ja angerufen. Steckt dahinter die Frage, wie soll ich mich meiner Mutter gegenüber verhalten? Ja, ich weiß nicht, ich habe keinen Halt in meinem Leben. Also ich habe zu meinem Vater keinen Kontakt, ich habe meine Mutter nicht. Für mich ist wie ein Fass ohne Boden. Also der einzigste Halt ist wirklich noch, ich klammer mich auch sehr an meinen Partner und an die Mutter von ihm. Ich bin deswegen auch in vielen Situationen unheimlich eifersüchtig. Ich habe Verlustängste. Ja. Das ist ein sehr großes Thema zwischen uns, weil ich mich an diesen letzten, das ist wie so ein letztes Seil. Und ich habe immer Angst davor, dass es reißt. Wie oft siehst du denn deine Mutter noch? Jetzt, ich sag vielleicht mal 2-mal im Monat. Und wie verläuft das dann? Das ist eine angespannte Situation. Also nach der letzten Eskalation, also es geht dann immer über Telefon. Ich hatte sie auch angerufen, 2 Wochen lang jeden Tag. Sie war wirklich volltrunken und dann, ich kannte dieses Spiel, sage ich mal schon, hat sie mich angerufen. Es tut ja alles so leid und ob man sich nicht mal treffen kann. Und ich bin immer und immer wieder hingegangen, weil man will diesen letzten Halt, diesen Funken Hoffnung nicht verlieren dann. Ne? Aber ich glaube, Sarah, das ist genau das Falsche, weil allmählich wirst du verstanden haben, dass du es so nicht retten kannst, die Situation, und ihr sowieso nicht helfen kannst, aus ihrer Alkoholkrankheit herauszukommen. Abgesehen von all den vielen Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind, die ja natürlich auch nachwirken auf dich, was sie gemacht hat mit dir. Ja. Das Schlimme ist natürlich, wenn du sagst, ich klammer mich zu sehr an meinen Freund, dass man sich das vielleicht auch noch kaputt macht durch zu starkes Klammern. Ja, das heißt Klammern, das kommt halt in vielen Situationen immer hoch, dass ich dann ihn einfach angucke und ich wirklich Tränen in den Augen habe und sage, es tut mir leid, ich will dich nicht verlieren, immer dieser Satz, ich will dich nicht verlieren. Ja. Deswegen wäre ganz wichtig, dass du stabil wirst, dass du dich stabilisierst. Ich könnte mir vorstellen, dass nach all dem, was passiert ist, du das alleine nicht schaffst, glaube ich auch, wie du es mir gerade geschildert hast. Das wäre dann wirklich ein Fall für eine professionelle Hilfe an deiner Seite. Dass du einfach so richtig, also mehr auf die Füße kommst und selbstbewusster wirst und auch mehr lernst, deinen eigenen Weg zu gehen, ohne Verlustängste auch. Und auch zu akzeptieren, dass deine Mutter Alkoholikerin und das ist und dass ihr zurzeit kein gemeinsames Leben habt. Ja. Ich würde dich gerne in dieser Sache ausführlich von meiner Psychologin beraten lassen, von Magdalena. Okay. Ich glaube, das wäre der beste Weg, das so anzugehen. Ja? Ja. Liebe Sarah, dann melden wir uns gleich bei dir. Du legst auf und wartest auf unseren Anruf. Okay, alles klar, Domian, und Dankeschön. Ne? Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dass es dann auch bald bergauf bei dir geht und dass es dir besser geht. Okay. Und dass du auch eine neue Lehrstelle findest. Was hast du denn für eine Lehre gemacht? Als Bürokauffrau. Ja. Ist das so dein Wunsch auch oder hast du eigentlich andere Wünsche im Kopf? Nein, war eigentlich genauso die Schiene, die mir gefallen hat. Also ich sag mal, ich bin auf eine Art und Weise auch sehr selbstbewusst. Ich quassel auch gerne da mit Leuten. Hab mir auch sehr Spaß. Ich bin da eigentlich richtig drin aufgegangen. Also es war so ein Fundament für mich, wo ich wirklich Spaß dran hatte. Weißt du, will ich dir sagen, wenn man an etwas Spaß hat, du bist erst 19 Jahre alt, jetzt ist das eine Mal schiefgegangen. Aber nächstes Mal wird es klappen. Und da du richtig Spaß an der Sache hast und auch daran glaubst, bin ich ganz sicher, dass es irgendwann auch gelingen wird. Und dass du dann deine Ausbildung auch haben wirst. Ich hoffe. Glaube ich ganz fest. Musst du auch daran glauben. Wenn man fest daran glaubt, schafft man das auch. Man muss es wollen. Ja. Sarah, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Alles klar. Alles Liebe wünsche ich dir. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Shirin ist hier. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. 15 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Shirin. Was ist das für ein Name? Woher kommt der? Aus Persien. Aus Persien? Ja. Shirin. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Also ich bin mit 14 Jahren schwanger geworden. Mhm. Hab ein Kind gekriegt. Mhm. War in Mutter-Kind-Einrichtung. Ja. Ja, und jetzt hat mir das Jugendamt mein Kind weggenommen. Warum? Ich habe irgendwie so einen Zwischenbericht bekommen, der 8 Seiten lang. Und da steht eigentlich nur Mist drin, was eigentlich gar nicht war. Du bist in einer Mutter-Kind-Einrichtung. Ich war in einer. Du warst in einer. Ja. Und seitdem das Kind weg ist, musstest du natürlich da raus. Ja. Und wo bist du jetzt? In einer Clearingstelle, das ist eine Auffangstation. Ja. Also jetzt wird für mich gesucht, welche Einrichtung für mich am besten ist. Mutter-Kind-Einrichtung. Erklär uns das mal, was genau, wie das da so ist. Ist das eine WG mit Betreuten, mit Betreuern oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also das ist eigentlich so Jugendhilfe, Mutter-Kind-Heim und Internat zusammen. Ah ja, da sind also viele Mädels. Da sind viele Mädels, so junge Frauen, die Kinder haben. Ja, also wir waren 4 Mütter. Ja. Dann 10 Internatsmäßige und dann noch ein paar andere von Jugendhilfe. Ach so. Und da also gibt es Betreuer und Menschen, die sich dann auch um euch gekümmert haben. Ja, also mehr oder weniger. Mehr oder weniger. So, das heißt, du hast unter Aufsicht da gewohnt. Ja. Ihr, du und dein Kind. Was genau wirft man dir denn jetzt vor, dass man dir das Kind weggenommen hat? Also ich hätte mich nicht um ihn gekümmert, ich hätte ihn vernachlässigt, ich hätte irgendwie nicht genug mich mit ihm beschäftigt halt. Und mir wären andere Dinge wichtiger gewesen, obwohl ich eigentlich nur mit meinem Kurzen auf dem Zimmer saß und mich mit ihm beschäftigt habe. Dann haben die gemeint, ich wäre die ganze Zeit in irgendwie Internet gewesen, obwohl ich mein PC selber auf dem Zimmer hatte. Ich wusste gar nicht, was ich da überhaupt wollte. Das hat das Jugendamt so formuliert? Ja, also die Betreuer haben das so aufgelistet und dann haben sie das dem Jugendamt geschickt und das Jugendamt hat mir dann den Kleinen weggenommen. Ach so, das heißt, die Betreuer, die mit dir in diesem Mutter-Kind-Heim gewohnt haben und gelebt haben, die haben das so wahrgenommen? Ja. Und du fühlst dich aber ganz ungerecht behandelt? Ja. Komplett ungerecht behandelt. Du sagst, das ist alles nicht wahr. Ja, also ich hatte da auch nur ein bisschen Kontakt so mit den Betreuern eigentlich gar nicht. Die haben sich eigentlich gar nicht um uns gekümmert. Hm. Ja, nur um Jugendhilfe. Ja, und ich meine, die können das gar nicht beurteilen so richtig. Die haben also darauf geachtet, was wir machen oder sonstiges. Gab es denn da irgendwie mal einen Warnschuss, dass die gesagt haben, pass mal auf, hier stimmt das, was nicht, kümmere dich mehr um dein Kind, sonst passiert nee, auch das und das? Nicht. Auch das nicht. Wie lief das denn? Kam da jemand vom Jugendamt und hat dir das Kind sofort weggenommen oder wie ja, läuft also das ab? Ja, in der Schule lief halt nicht so dann. Und dann haben die halt einen Anruf gekriegt und so, dass es überhaupt nicht mehr laufen würde. Mhm. Meinten, ich wäre überfordert und so, aber Schule war noch nie so meine Stärke. Mhm. Ja, und ja, meinten die, ich wäre überfordert und dann kam auch der Vormund von meinem Kleinen. Ja. Und der hat dann auch gesagt, ja, es wäre besser, wenn eine 1:1-Betreuung da wäre. Also dann wurde das alles so entschieden wegen der Schule. Was heißt 1:1-Betreuung? Dass eine woanders ist und ich woanders. Dass ach so. Jeder alleine betreut wird. Ach so. Und räumliche Trennung haben die es auch genannt. Und nachdem der Mann dir das so gesagt hat, wie lange hat es dann noch gedauert, bis dein Kind weg war? Die meinten, das wäre jetzt nicht in den nächsten Wochen, das würde noch so einen Monat ungefähr dauern. Mhm. Aber das war halt nicht so. Die haben nach 2 Tagen kam alles, also Jugendämter von dem Kleinen und von mir. Mhm. Und dann haben sie sofort gesagt, der kommt heute in einer halben Stunde bitte abgeholt. Und wo ist er jetzt? Jetzt ist er von dem Kindesvater die Eltern. Ach so. Wie alt ist denn der Kindesvater? 18. 18. Und was ist mit deinen Eltern? Ja, also das Jugendamt meint, meine Mutter ist noch krank. Also sie waren nämlich psychisch erkrankt worden, also halluzinierend und schizophren. Mhm. Und deshalb musste ich da ja auch raus aus der Wohnung. Halt. Und die meinten, die wäre immer noch krank, obwohl sie stabil ist. Und dein Vater? Mein Vater ist drogenabhängig. Ja. Also schlechte Verhältnisse zu Hause. Ja, ich darf auch nicht mehr nach Hause, weil das Jugendamt das halt meint, die wäre immer noch krank. Das heißt, du hängst auch vollkommen in der Luft. Du bist, in, wie du es gerade gesagt hast, in dieser Auffangstation oder wie immer man das nennt. Clearingstelle. Clearingstelle hört sich dann gleich schicker an. Und du weißt gar nicht, wo du die nächsten Monate leben wirst. Nee. Das heißt, du fühlst dich richtig beschissen. Ja. Das glaube ich. Das glaube ich. Darfst du dein Kind denn sehen? Ja, einmal eine Woche. Das heißt, du gehst dann zu den Schwiegereltern, in Anführungszeichen, musst du dann hin? Nee, zum Jugendamt. Oh ja, zum Jugendamt. Und die bringen, und da ist das Kind dann? Ja. Also die Eltern, also von dem Kindesvater, bringen die Kleinen dahin. Mhm. Und dann, ja, dann habe ich eine Stunde mit ihm und dann wird auch wieder abgeholt. Wie ist denn dein Verhältnis zu dem Kindesvater und zu den Eltern des Kindesvaters? Also die Eltern haben immer zu mir gestanden. Und der Kindesvater, da war in der Schwangerschaft ein paar Probleme. Mhm. Der ist mir mit einer Eisenstange hinterhergelaufen. Was ist der? Ist mir mit einer Eisenstange hinterhergelaufen, wollte mir den Kindern auf den Bauch schlagen. Ja, und dann waren halt auch solche Sachen und haben gesagt, irgendwie, wenn wir Streit hatten oder so, meinte er dann halt auch, der Kleine ist an allen schuld, der Kleine soll sterben und solche Dinge halt. Wohnt denn der Kindesvater auch noch bei seinen Eltern? Ja, und das ist gerade das, was ich nicht verstehen kann. Das verstehe ich dann auch nicht, wenn er sich so geäußert hat. Was glaubst du denn, wie der sich dem Kind gegenüber verhält heute? Also der war ja auch öfters im Mutter-Kind-Heim, der hatte ja auch Besuchskontakte, also der hat sich nie um den Kleinen gekümmert, der war immer total nebensächlich, der hat sich immer nur um den PC gekümmert und so und über andere Dinge, aber der Kleine war immer nebensächlich. Glaubst du denn, dass die Eltern ihn gut behandeln? Die Eltern von weiß es nicht. Weiß das Jugendamt, dass der Kindesvater so, ja, dass den das eigentlich überhaupt nicht interessiert oder dass der auch so schlimme Sachen damals gesagt hat zu dir? Ja, oder, klar. Das habe ich sofort gemeldet und der hat mich auch verprügelt und so und das wussten die auch. Ich bin mit Beulen im Gesicht da wieder angekommen, weil ich war ja Wochenende immer zu Hause. Ja, und dann bin ich halt mit Beulen da angekommen, haben das alles aufgeschrieben. Dann hat das auch, das war dann auch bei der Polizei, Aussage gegen Aussage, Anzeige. Ja, also eine komplett vertrackte Situation. Ja. Sag mal, Shirin, nun ist es passiert, da müssen wir jetzt gar nicht weiter drüber reden, aber dennoch, finde ich, sollten wir es mal kurz ansprechen. Warum, um Himmels Willen, habt ihr nicht ordentlich verhütet? Ja. Ja. Du wusstest Bescheid und er wusste auch Bescheid, wie ein Kind entsteht. Ja, ich hatte ja eigentlich verhütet, die Pille genommen, aber ich habe die wohl ab und zu dann wohl vergessen. War dir denn ganz von Anfang an dann gleich klar, dass du das Kind auch haben wolltest? Ja, also ich war auch in so einer Schwangerschaftskonfliktberatung, da hieß es auch sofort irgendwie solche Sachen wie halt Abtreiben oder Pflegefamilie und so, das kam alles gar nicht in Frage. Weil für die Dummheit der Eltern kann ein Kind nichts, finde ich. Finde ich eine gute Einstellung, wenn du als 14-Jährige das schon so gesehen hast, finde ich Respekt, also finde ich gut. So, wie geht es jetzt aber weiter? Bleibt der Junge jetzt... Ich muss kämpfen. Bitte? Ich muss kämpfen. Du musst kämpfen. Wie ist das denn geplant? Haben die irgendwas im Jugendamt gesagt, dass er jetzt nur, weiß ich jetzt, für ein halbes Jahr bei den Eltern von dem Kindesvater ist oder für immer jetzt erstmal? Ich soll erstmal Therapien machen bei meiner Mutter, weil ich das angeblich nicht verkraftet hätte. Mhm. Weil ich habe ja da gewohnt noch, als sie krank war. Ja. Ja, und deshalb soll ich auch erstmal in die Psychiatrie und keine Ahnung, damit ich das aufarbeite. Ja. Damit ich den Kleinen wiederkriegen kann und so. Und dann, weiß ich nicht, aber die Mutter meinte ja auch, ich würde den erst wiederkriegen, wenn ich mit ihm heiraten würde, wenn ich eine eigene Wohnung hätte und keine Ahnung. Ach, das ist ja Quatsch. Du willst den ja auf keinen Fall heiraten. Ja, also bis jetzt ist noch nichts geplant, nicht. Nee, ich gehe mir davon aus, nach dem, was du gerade erzählt hast, dass da auch keine emotionale Bindung mehr zwischen dir und dem Kindesvater herrscht, oder? Ja, wir sind noch zusammen. Ach, ihr seid noch zusammen? Ja, ich kriege die Kurve halt nicht so. Ja, das finde ich allerdings auch. Aber das finde ich nun aber auch fast schon ein Skandal, dass du mit dem Typ noch zusammen bist. Wenn der dir mit einer Eisenstange dein Kind aus dem Bauch schlagen wollte und sich überhaupt nicht kümmert um das Kind, mit dem Typ bist du noch zusammen? Ja. Glaubt er, dass er mit dir auch noch zusammen ist? Oder hat er eine andere schon? Na, hat er nicht. Seht ihr euch? Er kommt auch noch regelmäßig hierhin. Ja, wie steht er denn zu der Situation jetzt? Ist ihm das recht, dass das Kind bei seinen Eltern ist? Ihm ist das egal. Ist alles wurscht. Ja. Und so einen Typ kannst du lieben? Mensch, das ist dein Kind. Ja, klar. Also der wird auch nie vor dem Kleinen stehen. Ja, aber das ist doch ganz schlimm. Aber ja, das Allerschlimmste ist das mit der Eisenstange. Das ist es eigentlich schon, wo man sagen muss, und tschüss. Weißt du, nichts, ich habe nichts dagegen, wenn du ein gutes Verhältnis mit ihm hast, damit er ein gutes Verhältnis zu seinem Vater hat, wenn der Vater das denn will, die Voraussetzung. Aber so die Augen vor der Realität zu verschließen, dass dem das alles drissegal ist, das finde ich wirklich ein bisschen krass, muss ich ja sagen. Aber noch was anderes. Wenn das Jugendamt dir jetzt Auflagen gemacht hat, wenn die gesagt haben, du musst jetzt eine Therapie machen oder dich behandeln lassen oder was auch immer, so war es, ne? So hast du es gerade gesagt. Dann mach das. Ja, will ich auch, aber ich will erstmal einen festen Beruf haben, damit ich das alles so geregelt kriege. Genau. Aber wenn du sagst, ich will kämpfen, dann musst du so Sachen auch durchziehen. Auch wenn du den Eindruck hast, Quatsch, brauche ich nicht, aber dann mach es. Dann mach es für dein Kind. Damit du gut dastehst, damit du denen vom Amt sagen kannst, passt mal auf, Leute, ich verhalte mich ordentlich, ich habe eure Auflagen erfüllt, ich habe die Therapie gemacht, ich habe eine eigene Wohnung und ich kriege mein Leben geregelt. So, und jetzt habe ich auch ein Recht darauf, mein Kind wiederzukriegen. Nur so hast du eine Chance. Wenn du jetzt anfängst, da zu zicken oder irgendwie ja ein bisschen Krieg zu führen mit denen, hast du, glaube ich, keine Schnitte. Ja. Der Weg zu deinem Kind führt dahin, dass du dich jetzt ganz, ganz korrekt verhältst. Dazu würde auch sicher gehören, macht auch immer einen guten Eindruck, wenn du dich jetzt in der Schule ein bisschen auf den Hintern setzt. Ja, also im Moment läuft es ja besser. So, ja, sehr, sehr gut, sehr gut. Auch wenn du sagst, es ist nicht so dein Ding. Egal, schaffst du schon. Du bist eine clevere junge Frau, das merke ich. Dann kriegst du auch deine Schule, deinen Abschluss. Super wichtig, muss ich ja gar nicht erzählen. Ja. So, aber was der Typ anbelangt, da musst du nochmal sehr in dich gehen, finde ich. Was ist das für ein Gefühl? Ist das wirklich ein Liebesgefühl? Was liebst du an dem Typ? Ich weiß selber nicht. Also ich habe auch schon oft versucht ohne, aber irgendwie kriege ich das nicht hin so alleine. Du liebst dein Kind? Ja. Du liebst dein Kind über alles? Ja. So. Und der Typ liebt dein Kind, euer Kind, offensichtlich überhaupt nicht. Sagt er auch immer. Sagt er sogar? Ja. Er sagt, ich liebe den nicht? Ja. Mensch, Jiri. Mensch, Irin, weg von dem Typ. Vielleicht ist das ein Schritt weiter, in dass du richtig auch stabil wirst, wenn du von dem weg bist. Da ist doch wahrscheinlich irgendeine seelische Abhängigkeit zu dem Kerl. Du musst eine selbstbewusste junge Frau werden, die mit eigenen Beinen im Leben steht. Und auch nicht irgendeinem Typ hinterher hängt. Mhm. Irgendwann musst du eine Entscheidung treffen, wenn du dich wieder für einen Mann interessierst, aber da muss die Entscheidung auch klar sein. Ja. Shirin, dann wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute. Dankeschön. Zieh das jetzt wirklich ganz korrekt durch. Das ist, glaube ich, die beste Chance, dass du das kriegst, was du gerne möchtest. Mhm. Und mach die Schule gut, das ist wichtig. Ja. Und wenn es noch so nervt und dich anödet, müssen wir alle durch. Oder mussten wir alle durch. Ja, ich hoffe, okay. Ich hoffe das. Alles Gute, Shirin. Okay, danke schön. Tschüss. Heute ist der Abend der ganz jungen Frauen. Jetzt ist nämlich die Sandra hier und Sandra ist 18. Hallo Sandra. Hallo. Hallo. Warum hast du mich angerufen, Sandra? Ich habe angerufen, weil mein Stiefvater mich an Stellen berührt, wo ich nicht will. Und ich wollte halt schon längere Zeit darüber mit jemandem reden, aber ich traue mich halt einfach nicht. Du hast bisher noch mit niemandem darüber gesprochen. Nein, noch mit niemandem. Lebst du in einer Wohnung mit dem Stiefvater und deiner Mutter? Ja. Ich lebe in einer Wohnung mit ihm. Ja. Kannst du mal irgendwie den Hörer anders halten? Das blubbt immer so. Jetzt? Ja, wir versuchen das mal. Bist du das einzige Kind oder gibt es noch andere Kinder? Nein, ich bin ein Einzelkind. Wie lange ist er schon dein Stiefvater? Seit ungefähr 3 Jahren, so 3 Jahren. Ja. 3 Jahre ungefähr, ja. Und wann fing das an, dass er solche Sachen machte? Ungefähr so vor 2,5 Jahren, so. Fing das ungefähr an. Magst du mir erzählen, was er genau macht? Ja, also es war halt so, vor 2,5 Jahren, das war im Sommer ungefähr. Bitte? Es war im Sommer. Im Sommer, mhm. Ja, und es war halt so, meine Mutter war halt auf der Arbeit, weil sie macht eher Nachtschicht. Mhm. Und er ist halt arbeitslos. Mhm. Und wir haben halt zusammen geredet, wir haben zusammen getrunken. Und es war halt so, dass er dann irgendwann hat sich halt ziemlich betrunken war. Als du ziemlich betrunken warst? Ja, als ich ziemlich betrunken war. Ja. Also er hat halt auch getrunken. Ja. Aber ich war halt auch ziemlich angetrunken, betrunken. Und dann meinte er halt dann zu mir, dass ich ihn anfassen soll, halt so am Oberschenkel. Hm. Und er hat mich dann halt auch am Oberschenkel angefasst. Und das war mir zwar ziemlich unangenehm, aber er meinte halt, dass es normal wäre. Und ging es dann noch weiter? Ja. Also es ging halt so weit, dass er dann halt meinte, dass ich mit der Hand halt ran soll. Mhm. Und dann später halt auch mit dem Mund. Ja. Hast du das dann auch getan? Ja, weil er hat mir halt auch, also nicht gedroht, aber mhm. meinte halt, dass es normal ist und mhm. das muss sein so. Und ich meine, im ersten Moment habe ich es nicht viel schlimmer gefunden. Ich meine, ich war so zum ersten Mal betrunken und ja, ja. Ja. Ich war sozusagen willenslos in diesem Moment und weißt du, Sandra, du brauchst dich da gar nicht rechtfertigen. Ja. Er hat dich schamlos ausgenutzt. Er hat ein junges Mädel betrunken gemacht und hat das eingefordert. Da trägst du keine Schuld. Er trägt die Schuld. Ja. So fing das an vor 2 Jahren. Ist es dann immer wieder vorgekommen, bis heute? Ja, also nicht immer wieder, jedes Wochenende, aber schon so jedes 2 Monate und so. Und jetzt langsam, ich bin ja jetzt 18, hm. und jetzt wollte ich halt mit jemandem darüber reden. Ich wollte mich dagegen wehren, hm. aber ich weiß einfach nicht wie. Hm. Weil er droht mir immer wieder, dass er meiner Mutter was antun will, wenn ich mich dagegen wehre. Hm. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Ja. Ist es denn mittlerweile so, dass er dich auch zum Geschlechtsverkehr drängt und zwingt? Nein, zum Geschlechtsverkehr ist es noch nicht gekommen. Also es ist immer oral mit dem Mund? Ja. Ja, genau. Hm. Und immer, wenn deine Mutter nicht da ist? Genau. Und ist er dann... Also, ja? Also meine Mutter weiß nichts davon. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Es weiß ja niemand was davon. Ja. Ist er denn betrunken, wenn er das von dir fordert? Ja. Ist er immer betrunken? Ja. Du musst ihn oral befriedigen. Macht er das bei dir dann auch? Nein, bei mir nicht. Ich muss ihn oral befriedigen. Musst du dich dabei ausziehen? Mm-mm. Das nicht. Hm. So, und er sagt, er droht, wenn du deiner Mutter was sagst oder jemandem was sagst, bringt er deine Mutter um. Ja, also er meint, im Endeffekt meint er, wenn ich es jetzt nicht tue, werde ich es bereuen. Das werde ich sehen, wie es meiner Mutter danach geht. Mhm. Also das nehme ich schon als Drogen auf. Natürlich. Wie ist denn die Ehe oder das Verhältnis zwischen den beiden? Das ist eigentlich gut. Meine Mutter ist ja meistens spät arbeiten, mhm. wacht morgens auf. Er steht auf, er ist nüchtern. Mhm. Ich gehe zur Schule. Und alles geht zu seinem normalen Gang? Ja, genau. Und am Abend geht sie arbeiten. Und so an Wochenenden oder Feiertagen, ist das ein richtiges Familienleben, was ihr dann führt? An Feiertagen. Ja, oder sonntags. Ja, das ist ganz normal. Hm. Gehen die beiden zärtlich miteinander um? Ja, also die küssen sich jetzt nicht von mir oder so. Also es ist eigentlich ganz normal so zwischen denen. Also auch kein schlimmer Streit? Oder, nein. Oder eine große Spannung, gar nichts? Wann ist es jetzt das letzte Mal passiert? Vor 3-4 Wochen. 3-4 Wochen? Ja. Das kann schon. Es rauscht so bei dir. Stehst du da im offenen Fenster? Ich bin draußen. Ach, du bist draußen, deshalb. Ah, verstehe. Ja. Ja, jetzt ist es auch gleich wieder ein bisschen ruhiger. Davor wahrscheinlich eine Bahn oder so ist vorbei. Genau. Also für 3-4 Wochen, und das heißt, das kann dann bald wieder passieren. Genau. Weil meistens ist er ja am Wochenende in der Kneipe oder so. Wenn der Mann nicht in der Kneipe ist und meine Mutter auf der Arbeit ist am Wochenende. Was empfindest du für diesen Mann? Ich weiß nicht. Also ich meine, meine Mutter merkt ja nichts davon und sie ist ja sehr glücklich mit ihm. Also. Naja, ich hab dich ja gefragt, was du empfindest für diesen Mann. Nichts. Gar nichts. Überhaupt gar nichts. Und ich will mich ja wehren, ich will irgendwas dagegen tun. Aber ich habe irgendwie Angst. Ja. Hast du einen Freund auch? Nein, zurzeit nicht. Aber in dieser Zeit, während das passiert ist mit dem Stiefvater, hattest du auch schon einen Freund? Ich hatte einen Freund. Aber es ging sehr kurz, weil es ging einfach nicht. Als es dann irgendwie angefangen hat, dass wir intimer wurden, hatte ich irgendwie Angst davor. Das heißt, du hast auch noch nie mit einem Mann richtig geschlafen? Nein. Das hatte ich nicht. Ja. Und als es intimer wurde zwischen dir und deinem Freund, da hattest du Angst davor, eben auch wegen dieser Erfahrung, die du jetzt gemacht hast mit dem Stiefvater. Also ich weiß nicht, ob es deswegen kam, aber ich hatte einfach Angst. Ich hatte auf einmal totales Herzklopfen und meine Beine haben gezittert. Und kann ich verstehen, weil es dich natürlich in irgendeiner Weise an das Schlimme erinnert, was du da gezwungen wirst. Ja. Ich finde, Sandra, die Situation ganz schlimm. Und ich finde ganz schlimm, ich sage es dir jetzt mal so klar, wie ich es empfinde und denke. Ich finde ganz schlimm, was das Schwein dir antut. Ja. Ich sage das so, wie ich es denke. Ich denke es so. Und ich rate dir ganz dringend, dass du deiner Mutter das sagst. Meiner Mutter? Ja. Wie ist denn das, dein Verhältnis zu deiner Mutter? Ja, eigentlich sehr gut. Also wir reden eigentlich schon immer und über alles. Was meinst du, irgendwann wird deine Mutter zu dir sagen, warum, Sandra, hast du es mir nicht früher gesagt? Aber das ist ja verständlich, weil du Angst hattest. Wenn du ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter hast, musst du es ihr sagen. Damit du von diesem Martyrium freikommst, und da mit deiner Mutter die Augen geöffnet werden, mit wem sie da zusammen ist. Hast du da Angst vor? Ja. Angst vor der Reaktion deiner Mutter oder Angst vor seiner Reaktion? Vor seiner Reaktion, nicht vor der meiner Mutter. Also von der Mutter, die würde dir das auch glauben, da bist du sicher. Ja, da bin ich mir sehr sicher. Mhm. Ich habe einfach nur vor seiner Reaktion Angst. Aber dann seid ihr ja schon mal zwei. Wenn du dich deiner Mutter anvertraut hast, hast du eine starke Verbündete auf deiner Seite. Und dann könnt ihr zusammen überlegen, wie man weiter vorgeht. Wir sind uns auf jeden Fall einig, dass es so nicht weitergehen kann. Ja, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Sandra, das mit der Mutter ist wirklich meine spontane, wirklich tiefe Überzeugung, dass das sein sollte. Wenn du dich das im Moment noch nicht sofort traust, dann würde ich Folgendes vorschlagen. Wir werden dir jetzt mal gleich nach unserem Gespräch hier noch eine oder zwei Adressen an die Hand geben, wo Frauen sich hinwenden können, die so etwas erleiden wie du. Mhm. Und dann gehst du dahin und unterhältst dich da mit den Frauen, die da die Betreuung haben. Okay. Auf jeden Fall muss jetzt was passieren. Vielleicht ist das ein Zwischenschritt. Dann gehst du nochmal zu dieser Beratungsstelle und vielleicht kommt dann die Mutter dran. Aber es darf auf keinen Fall jetzt bei diesem Anruf hier bei mir bleiben. Es ist gut, dass du angerufen hast. Das finde ich sehr mutig und du brauchst dich überhaupt nicht schämen. Überhaupt nicht. Auch wenn du denkst, Mensch, ich bin schon bald 18 Jahre und ich mache das immer noch mit. Der hat dich voll in der Hand. Und du hast Angst, dass was Schlimmes passiert oder dass er deiner Mutter was antut. Ja. Und das ist das Schlimme und das Grauenhafte an dem, was er da tut. Weißt du, dass der hinter Gitter gehört? Ja. Du bist überhaupt nicht schuld. Überhaupt nicht. Das will ich dir ganz klar sagen. Da brauchst du keine Hemmung und keine Scham haben. Schämen muss nur er sich. Dass er dir das antut und dass er auch deiner Mutter das antut, die er ja angeblich liebt, das ist ja seine Frau. Er vergeht sich an der Tochter seiner Frau. Was für eine Schande. Ist ja auch so. Ja. Also nochmal, ich fand das ganz toll und ganz mutig, dass du angerufen hast. Wir werden dich jetzt nochmal zurückrufen. Können wir das, wo du da auch draußen jetzt spazieren gehst? Ja, können Sie. Ja. Das heißt, eine sehr nette Mitarbeiterin, die Magdalena, wird dich anrufen und dir so eine Adresse geben. Das für den Notfall. Wenn du dich noch nicht traust, direkt die Mutter anzusprechen, deine Mutter, dann gehst du erstmal dahin. Da bist du gut aufgehoben und sprichst mit den Frauen. Okay. Okay. Liebe Sandra, Dankeschön. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Okay. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, 0800 220 5050. Hier ist Felix. Felix ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Um was geht's, Felix? Ja, also mir geht's eigentlich um meine Eltern. Es ist so, ich bin jetzt halt gerade 18 geworden. Mhm. Und ich habe jetzt das vor kurzem gemerkt, wie mein Vater halt meine Mutter geschlagen hat. Also ich habe es erst einmal mitgekriegt. Dass der wirklich mit der richtigen Faust oder mit der geballten Faust ins Gesicht geschlagen hat. Das hast du jetzt erst mitbekommen? Früher nicht mitbekommen? Ich kriege halt mit, dass sich meine Eltern ungefähr seit anderthalb Jahren halt immer häufiger streiten. Ja. Ich habe es halt zufällig so halb das Küchenfenster halt beobachtet. Du wohnst noch zu Hause bei den Eltern? Ja, genau. Deswegen ist eigentlich auch das, warum ich anrufe, weil ich nicht weiß halt, wie ich mich verhalten soll. Ich bin jetzt 18. Theoretisch kann ich ausziehen und sagen, ist okay, so, ne, macht euren eigenen Kram, aber ich habe noch eine kleine Schwester, die ist 16 und ich weiß also, nicht, wie ich mich jetzt verhalten soll, vor allen Dingen, weil letztendlich, man möchte dann seine Eltern auch irgendwie nicht reinreden, weil man auch so irgendwie denkt, okay, erwachsene Person, aber Also nochmal gefragt, du hast es ein Wort, ich habe es über die Leitung, ja, die Leitung ist ja schlecht. Kannst du vielleicht auch ein bisschen ans Fenster gehen oder irgendwie dich mal bewegen? Ja, ich bewege mich mal. Ja. Du hast es zweimal jetzt mitbekommen? Einmal. Einmal direkt. Und da hat er seine Mutter ins Gesicht geschlagen? Ja, genau. Hast du hinterher mit deiner Mutter darüber gesprochen, was da los war? Ich habe mit gar keinem von beiden gesprochen, weil ich halt nicht weiß, ob ich das machen soll, ob ich das machen kann. Also, ja. Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Mutter? Also meine Mutter ist sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Und zu dem Vater mein nicht? Zu meinem Papa auch sehr gut. Deswegen ist es halt, ich weiß halt nicht, ob ich mich wirklich da jetzt in deren Privatleben einmischen darf oder verlassen soll. Und das ist halt so mein Konflikt, ob ich jetzt wirklich mich sozusagen in deren Beziehung einmischen soll. Verstehe. Und früher, so die ganze Zeit, als du Jugendlicher warst und Kind warst, war das okay zwischen den Eltern? Ja, immer. Immer. Also, wir waren also sozusagen nach außen hin immer diese super Familie, also nie Probleme gehabt. Also wir waren wirklich eine Familie und. Weißt du denn, was es in dem Streit ging? Keine Ahnung. Genau, höre ich da auch nicht zu. Ich vermute, teilweise vielleicht auch um Geld geht. Um Geld? Weil mein Papa jetzt momentan arbeitslos ist. Mhm. Also Felix, ganz spontan sage ich dir, wenn du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern eigentlich hast und zu deiner Mutter noch ein bisschen besser als zum Papa, habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja, so. Dann kannst du natürlich als Sohn deine Mutter ansprechen und fragen, hör mal, ich habe das mitbekommen, was ist denn da los gewesen? Ja. Das finde ich völlig okay, würde ich an deiner Stelle auch machen. Das ist nicht sehr einmischen, das ist einfach Interesse. Du bist der Sohn, dann hast du Interesse daran, was bei deinen Eltern da los ist. Dann ist es ja interessant zu hören, was deine Mutter sagt. Du kannst auch mit deinem Vater drüber sprechen. Wo sind wir denn? Na klar, kannst du fragen, Papa, ich habe das gesehen, wieso schlägst du die Mutti? So, und dann wären wir schon mal einen Schritt weiter, mal sehen, wie die reagieren. Vielleicht ist das einmal passiert, hoffen wir, dass es nur einmal war. Vielleicht ist es irgendwie ein ganz böser Ausrutscher aufgrund eines komplizierten Konfliktes. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht bahnt sich da ein großes Ehedrama an. Ich finde, du hast natürlich recht. Man kann sich als Sohn, also auch als junger Sohn, nicht zu sehr in die Ehekonflikte der Eltern einklingen. Da hast du recht. Ja. So wie man das selbst ja auch nicht will, dass die Eltern bei dir zu sehr reinfunken. Aber zu einem gewissen Punkt, finde ich schon, ist das ein Interesse, was du zeigst und ja, wo du auch die Hand hebst und sagst, hier, ich bin der Sohn, ich will wissen, was hier mit meinen Eltern los ist. Letztendlich müssen die natürlich ihren Kram da alleine regeln, das ist klar. Aber Fragen ist das, was du jetzt zuerst machen musst. Einfach fragen. Das Problem ist halt, was ich jetzt in letzter Zeit auch mitkriege, dass ich mich halt irgendwie auch immer mehr ja auch irgendwie auch in den Alkohol flüchte. Also ich merke es halt, früher war es halt nur irgendwie am Wochenende so partymäßig so und jetzt ist es halt irgendwie so abends nochmal irgendwie hier, ne, nochmal einen kurzen, da nochmal einen kurzen. Und du? Ja. Das hat das denn mit dieser Beobachtung zu tun? Ich weiß es nicht genau. Also es ist halt jetzt so in den letzten 3-4 Monaten verstärkt, so dass ich so merke, irgendwie, weiß nicht, geht es mir damit auch leichter und dann kriege ich vielleicht auch nicht so viel mit. Und hängt da so ein aus der Gedanke daran, dass vielleicht die heile Familie, von der du gerade gesprochen hast, gar nicht so heil ist und dass dir das auch sehr zu schaffen macht? Könnte damit zusammenhängen. Bist du noch Schüler? Ich bin noch Schüler. Also umso wichtiger ist es zu reden, Felix. Ja. Also das musst du wirklich gleich an der Stelle morgen machen. Wenn eine gute Gelegenheit ist, jetzt am Wochenende, sprich's an. Und was deinen eigenen Alkoholkonsum anbelangt, da musst du natürlich ein Auge drauf haben. Ja. Ist das jetzt so schlimm, dass du hast es gerade so ein bisschen erklärt? Halt nicht jeden Abend, aber so jeden zweiten Abend bestimmt eine Flasche Bacardi. Eine Flasche? Ja. Zu Hause bei dir? Bist ja hageldicht, wenn du das Ding getrunken hast. Ja, das ist halt, weil ich am nächsten Tag dann wirklich nur Sterben aufs Bett rauskriege. Und ja. Das ist halt irgendwo, aber ich, in dem Moment geht es mir halt gut und irgendwie, das interessiert mich auch nicht. Also im Nachhinein, wenn ich dann irgendwie wieder klar im Kopf bin, denke ich, was hast du für eine Scheiße gemacht. Aber ja, absolut. Zwei Tage später. Weißt du, Alkohol trinken ist immer ein Weglaufen vor Problemen. Ja. Und man löst Probleme nur, wenn man ihnen entgegentritt. Ja. Das ist so. Wenn es auch dann schwierig ist und wenn man Angst hat, aber nur so geht es. Und du trittst jetzt erstmal deinen Eltern entgegen. Und dann muss man weitersehen. Wenn du dann noch weiter Probleme mit dem Alkohol hast oder dass es noch andere Ursachen hat, dann müsstest du mal sehen, dass du dich mal vielleicht von der Beratungsstelle beraten lässt. Aber ich würde sagen, das liegt ja sehr auf der Hand, dass da vielleicht diese Familiengeschichte schon ein Schwerpunkt ist und sehr, sehr gewichtig ist bei dir. Also, red mit den Eltern, Felix. Ja. Red mit der Person, mit der du am besten jetzt zuerst kannst. Und heute Abend oder jetzt nichts mehr saufen und so. Das ist ja. Jetzt ist die Leitung, die wird immer schlechter. Felix, alles Gute wünsche ich dir. Die Sendung ist auch gleich rum. Okay, tschüss. Danke schön. So, ihr Lieben, das war's für heute und Für diese Woche in der Technik waren Patricia Unger und Mandy Pietschmann. Wir sind am Montag wieder da, in der Nacht von Dienst, von Montag auf Dienstag. Dann auch wieder mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ja, bis nächste Woche dann. Tschüss.